woche.com or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich sagte Ihnen ja schon im Eingang unserer Sendung, am Mikrofon übrigens wieder Susanne Nielsen, dass es heute um Herr Linde Kölbel geht. Und Herr Linde Kölbel ist eine wirklich fantastische Fotografin. Und sie sagt selber im Interview, dass sie sich alles eigentlich selbst beigebracht hat. Das heißt, sie musste nichts verlernen, weil sie eben auch nichts vorab voreingenommen gelernt hat. Sie hat aber sowohl die Technik als auch die Sichtweise, die eigentlich einmalig ist, besonders gut gelernt, und mit ihren hervorragenden Porträts beglückt sie uns alle von der Plakatwand bis zur Ausstellung. Und auch im Bereich des Persönlichen, eben mit ihrer Beziehung zu ihren Modellen, die sie über die Jahre kennengelernt hat und denen sie so nah gekommen ist wie wahrscheinlich sonst wenige. Und darum geht es zum Beispiel im Porträt der Politiker, die sie über viele Jahre hinweg fotografiert hat, von dem Bundeskanzler Schröder bis zur Kanzlerin Merkel. Frau Kölbel hat dort eine offene Tür. Wer ist es, Herr Linde Kölbel? Im Hygienemuseum war im Jahr 2012, im Frühjahr, eine Ausstellung. Und da ging es um wirklich eine der renommiertesten deutschen Fotografinnen der Gegenwart, die sich ein Publikum in der Fachwelt ausgezeichnet hat und mit zahlreichen Ausstellungen und Publikationen im In- und Ausland jetzt schon lange einen Namen macht. Sie fotografiert seit über 30 Jahren, hat aber sehr spät damit begonnen, im Alter von etwa 37, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe. Ein erster großer Erfolg in der breiten Öffentlichkeit war der Bildband »Das deutsche Wohnzimmer«, der bereits 1980 erschien. Es folgten weitere Bildbände wie »Männer« 1984 und »Starke Frauen« 1996. Bemerkenswert ist Kölbels preisgekröntes Werk »Jüdische Porträts« von 1989, dessen eindringliche Ergebnisse mit großem Erfolg im Jüdischen Museum in Frankfurt, im Spertus Museum in Chicago und in zahlreichen anderen Museen ausgestellt waren. Das Haus der deutschen Geschichte in Bonn hat nun einige ihrer Werke aus dieser Serie angekauft, sodass diese weiterhin zu sehen sein werden in diesem Museum und auch anderswo. Ihr Werk Haare erschien 2007 parallel zur Ausstellung im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Ihr bislang größtes Projekt war eine Langzeitstudie, für die sie von 1991 bis 1998 jährlich 50 Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft fotografierte und interviewte, die 1999 unter dem Titel »Spuren der Macht – Die Verwandlung des Menschen durch das Amt« erschien. Der parallel entstandene Dokumentarfilm wurde mit dem Deutschen Kritikerpreis ausgezeichnet. Die gleichnamige Ausstellung war in Berlin, Deutsches Historisches Museum, in München im Haus der Kunst und in Bonn, Haus der deutschen Geschichte, und auf der Art Frankfurt 2002 bereits zu sehen. 2009 zeigte der Berliner Martin Gropius-Bau die Werkschau Herlinde Kölbel Fotografieren 1976 bis 2009 mit 450 teilweise unveröffentlichten Fotografien aus 30 Jahren. Im Stadtmuseum München war zuletzt 2010 bis 2011 die Ausstellung Herlinde Kölbel Mein Blick, eine Werkschau 1976 bis 2010 zu sehen. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Das Bundesverdienstkreuz gehört dazu, Dr. Erich Salomon Preis, die Goldene Kamera, den Grimme Preis als Nominierung, Kritikerpreis des Verbandes der deutschen Kritiker, die Goldene Venus für Fotografie, Epica Award, Kodak Pro Preis und den Herwig Weber Preis und den Leica Medal of Excellence. Corinne Internationaler Buchpreis, Lindau Kulturpreis Compris Award Gold. Also, diese ganzen Auszeichnungen sagen aber wenig über das Werk. Das Werk muss man sich selbst anschauen. Sie finden Herlinde Kölbel, und das wird geschrieben K-O-E-L-B-L. Diesen Namen finden Sie im Internet und da finden Sie auch Ihre zahlreichen Ausstellungen und auch viele, viele der Fotos, wie auch in unserer Sendung. Da haben wir einige eingestellt, denn ich habe, wie gesagt, das große Vergnügen gehabt, Frau Kölbel zu sehen, zu sprechen, zu interviewen, und das wollen wir Ihnen jetzt heute bringen. Und da geht es um die Sichtweise, um das sich einlassen auf den Menschen und um einen Einblick zu gestatten. Zur Sprache kommt auch während ihrer Pressevorschau, die sie uns allen gab, an dem Tag der Eröffnung ihrer Ausstellung in Bonn im Sommer 2012, einen Einblick in ihre Arbeit, vor allem in das deutsche Wohnzimmer, das nach wie vor von großem Interesse ist. Und neben ihren Porträts eigentlich ein Porträt auch der Menschen, die sie in diese Zimmer gebeten hat, sich dort auf- und vorzustellen in ihren eigenen Zimmern. Das ist etwas, was man ganz besonders interessant finden kann. Und jetzt hören Sie erst einmal mein Gespräch mit Herlinde Kölbel. Ein kurzes Gespräch und dann geht es weiter. Ich habe Ihre Ausstellung durch die Dresdner Ausstellung festgestellt. Also eine Kollegin hat mir geschickt und hat gesagt, sie muss das sehen und so. Mhm. Und jetzt bin ich ganz, ganz glücklich, dass ich sie hier treffe und bin zufällig in Bonn. Also ich bin also Bonnerin und bin aber sonst in Florida und wir machen dort deutsches Radio. Ach so. Und das ist also jetzt weltweit, aber wir haben natürlich, ich muss das Visuelle natürlich rüberbringen, das sind Sie. Schreiben Sie auch zu Ihren Bildern oder zeigen Sie nur Bilder? Also wenn Sie hier durchgehen, sehen Sie, dass ich auch, je nachdem, was es für ein Thema ist, dazu schreibe. Also hier sind lange, lange Interviews dabei im Buch. Sie haben die auch gemacht. Und machen Sie die, während Sie die Fotos machen, oder machen Sie die im Anschluss? Im Anschluss. Mhm. Also beim Fotos, wenn jemand redet, hat er ständig den Mund offen. Ja. Das heißt aber, in dem Fall müssen die sich ja auf mich konzentrieren. Das ist also Interaktion natürlich, wenn man fotografiert. Also muss man den Text hinterher machen. Mhm. Und ich habe da auch Filme gemacht dann natürlich. Ja. Filme dazu gemacht. Bei den jüdischen Porträts gibt es lange Gespräche auch im Buch. Mhm. Bei Feine Leute gibt es keinen Text. Bei Haare auch keinen Text. Das heißt, es kommt aufs Thema an, ob ich Texte dazu mache oder nur die reinen Fotos lasse. Mhm. Mhm. Und ich habe jetzt gerade in New York die Cindy Sherman-Ausstellung gesehen. Ich weiß nicht, kennen Sie Cindy Sherman? Ja, klar. Wissen, wer das ist. Ja. Und da geht es eben auch um das Darstellen des Prominenten oder des Künstlers, die in diese Rollen schlüpft, diese Künstlerin. Wenn Sie jetzt jemandem gegenüberstehen, wie nahe kommen Sie dieser Person? Ich hoffe immer sehr nahe, natürlich, weil das eigentlich ganz wichtig ist, nahe zu kommen. Und aber mir geht es nie um die Darstellung eines Prominenten, sondern es geht mir immer eigentlich um den Menschen. Was ist das für ein Mensch? Oder was ist seine Außensicht, seine Außendarstellung? Und was in Wirklichkeit der Mensch wirklich, also Sein und Schein, ist bei mir ein wichtiges, großes Thema. Also immer dieses Wechselspiel von Außenansicht und Innenansicht. Und glauben Sie, dass Sie zu der Innenansicht vordringen? Oft, nicht immer, aber das ist natürlich klar. Ja, und das ist aber ein Wunsch im Grunde, wenn Sie dieses Sujet nehmen. Ich denke, wenn man den Mensch als Grundthema hat, ist es immer spannend, mehr zu zeigen als nur das Außenbild oder die äußere Darstellung eines Menschen, sondern es ist immer erst spannend, wenn man sich einem Menschen nähert und etwas mehr von ihm erfährt, als er eigentlich nach außen hin sozusagen offiziell zeigt. Oder auch inoffiziell, denn Sie haben sie auch in der Freizeit, also Sie haben die Uniform und die Freizeituniform eigentlich dargestellt, nicht? In dem Fall ist es so, dass ich natürlich beide Seiten auch gezeigt habe. Also bei den Uniformen einmal das offizielle Bild, also die offizielle Darstellung in der Uniform, sozusagen wie sie sich auch als Stellvertreter für etwas sehen. Und natürlich dann die wirkliche Privatkleidung, also die man zu Hause trägt und sozusagen, wo man dann alles abschüttelt und abwirft und was das für ein Mensch ist. Und es ist auch faszinierend und frappierend, auch für mich zum Teil gewesen, wie Menschen sich verändern, wie die Körpersprache sich verändert, wie plötzlich sich etwas anderes herausschält, als das, was man so dann tagsüber gezeigt hat. Und meinen Sie, dass das keine Darstellung ist? Es ist doch auch irgendwo, also jedes Kleidungsstück, ob offizielles oder inoffizielles, ist doch auch wieder ein in eine Rolle schlüpfen, meinen Sie nicht? Das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich nicht, dass es das Private wirklich eine Rolle ist. Im Privaten, im Gegenteil, schüttelt man das ab und hat das Bedürfnis, so zu sein, wie man eigentlich ist. Und muss nicht etwas vorspielen, während Sie in der Uniform ja immer etwas auch vorspielen wollen oder müssen. Eine Haltung, weil Sie ja Stellvertreter sind. Und privat müssen sie nichts mehr machen. Sie sehen das ganz besonders am Bischof Müller auch oder an der Richterin oder an der Nonne. Also das ist dann sozusagen wirklich die andere Welt. Ich war erstaunt, dass die Nonne sagte, sie sei in ihrer Freizeit dann nicht so ansprechbar. Und also das, für mich ist das eine Passion, die man eigentlich doch auch privat mit sich herumträgt. Eine Berufung, die also anscheinend doch ablegbar ist. Da war ich erstaunt. Ja, es ist so, ich habe auch einen Mönch fotografiert und eine Nonne. Und beide sagen, dass sie natürlich in ihrer Uniform ständig von irgendwelchen Menschen angesprochen werden. Das heißt also, obwohl sie eigentlich Individuen sind, müssen sie ständig Rechenschaft ablegen für die ganze Kirche, zu sagen, hier ist jemand, der von der Kirche ist. Also wird alles an ihn hin bombardiert und gefragt und so weiter. Und das ist natürlich nicht immer einfach. Und somit sind sie, wenn sie wirklich privat sind, also auch mal froh, dass sie dieses Mal, dass sie freier sind und nicht ständig sozusagen sich verteidigen müssen oder die Kirche verteidigen müssen. Also nicht angreifbar in dem Sinne für die Kirche. Aber ich meine, seelsorgerisch tätig könnten sie dann trotzdem werden, aber eben aus einem mehr persönlichen Gefühl heraus. Ja. Ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg weiterhin. Danke. Ich habe Ihre Plakate überall gesehen in den letzten Jahren und wusste nicht, wer es war. Sie sind es. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Jetzt kommt eine Einführung in das Werk der Herlinde Kölbl, und zwar von den Machern der Show sozusagen, von den einführenden Herrschaften des Museums der deutschen Geschichte, dem Haus der deutschen Geschichte in Bonn. Einige dieser Porträts in unserer Sammlung, das ist ja neben der Ausstellung, glaube ich, noch ein zusätzlicher Erfolg. Ja, wir sind da. Diese und viele andere Aufnahmen aus den verschiedensten Reihen aus dem gesamten Werk von Herlinde Kölbl bieten in dieser Ausstellung einen, wie ich meine, Blick auf die Gesellschaft, in die Gesellschaft, auch hinter die Kulissen der Gesellschaft. Ich denke, diese Formulierung, dass die Fotos das Sein hinter dem Schein zeigen, ist eine sehr prägnante Formulierung. Man muss sich auf die Aufnahmen einlassen. Man muss sie im wahrsten Sinne des Wortes durchschauen. Oft sind es die Details des Einzelbildes, die aufmerksam machen, die wirklich Geschichten und damit auch Geschichte erzählen. Manchmal denkt man eher banale Aufnahmen, banale Themen. Nein, sie zeigen wirklich vieles. Wir haben gestern Abend lange vor einem Foto gestanden, das gemacht wurde am Ende eines Balls. Ich glaube, Anfang der 1980er Jahre, wo eine Kellnerin abgegessene Teller mit Resten vom Hummer und einem großen, überquillenden Aschenbecher mit Stummeln von Zigarren und Zigaretten wegträgt. Ein Bild, das für die Zeit absolut typisch ist, dass es heute so nicht mehr gäbe, weil diese Speisefolge auch bei solchen Bällen nicht mehr gemacht wurde. Ja, geraucht werden darf ohnehin bei solchen Veranstaltungen nicht mehr. Also man muss sich einlassen auf das Einzelbild, das finde ich so schön. Und die Reihen, die Frau Körbel entweder als Reihe produziert hat oder jetzt in Reihen gehängt hat, das ist ja unterschiedlich, die sind deshalb so außerordentlich interessant, weil sie einen Vergleich, auch eine Entwicklung erlauben. Und alles in allem sind es immer Themen des menschlichen Lebens, die Frau Körbel präsentiert. Und wir wollen damit in dieser Ausstellung ein Abbild der Gesellschaft präsentieren. Manchmal, das will ich gern sagen, sind die Aufnahmen zumindest auf den ersten Blick auch irritierend. Manchmal stolpert man, manchmal auch augenzwinkernd, manche Bilder, allerdings immer von hoher oder, ich darf sagen, von höchster fotografischer und künstlerischer Qualität. Und immer führen die Aufnahmen uns in die Lebenswelt der gegenwärtigen Gesellschaft. Und das war einer der wesentlichen Gründe dafür, dass wir als Stiftung diese Ausstellung mit Aufnahmen von Herrn Kolbe realisiert haben. Diese Ausstellung mit Fotos steht ja, das wissen einige von Ihnen, auch in einer Tradition unserer Stiftung. Wir haben uns immer wieder in unterschiedlichen Formen mit der Fotografie und mit Geschichte in Fotografie beschäftigt. Ich darf nur erinnern an die höchst erfolgreiche Ausstellung Bilder, die Lügen oder Bilder und Macht oder die Spuren der Macht. Und heute, meine Damen und Herren, kann man vielleicht zusammenfassen, beschäftigen wir uns mit einer Ausstellung, die Spuren von Menschen präsentiert. Und wir suchen über diese Spuren, die die Menschen hinterlassen haben, suchen wir nach Spuren in der Gesellschaft und bilden auf diese Weise ein großes Stück gesellschaftlicher Realität in Deutschland, im Wesentlichen in Deutschland ab und schaffen, denke ich, auf diese Weise die Möglichkeit, sich mit der jüngeren Geschichte einmal auf eine andere Weise zu beschäftigen, nämlich über die Fotografie, über die künstlerische Fotografie, auch über einige Videos, die hochspannend sind. Und wir können damit nicht nur das künstlerische und fotografische Werk einer großen deutschen Fotografin Helene Körbel zeigen, sondern können vor allem auch historisch-gesellschaftlich relevante Themen über diese Fotos der Öffentlichkeit präsentieren. Und ich hoffe, dass wir durch diese Aufnahmen auch ein wenig nachdenklich machen und ganz am Ende zum kritischen Umgang mit dem Foto ein wenig auffordern. Nicht nur der kritische Umgang mit dem Text, sondern auch der kritische Umgang mit dem Foto ist uns seit vielen Jahren ein Anliegen. Und daran hat auch bei dieser Ausstellung Herr Eiche wieder echt gut gewirkt. Besten Dank für die immer wieder kritisch-kreativen Auseinandersetzungen. Ich weiß, als wir anfingen, den Grundriss, den wir haben die gesamte Ausstellung selber realisiert, ohne Beschreibung, als wir anfingen, über den Grundriss zu reden, was so banal klingen mag, da fängt es dann schon an bei der Schwerpunktsetzung, bei den Blick- und Sichtachsen, bei den thematischen Bezügen, die durch die manchmal so vordergründig aussehende, schlicht aussehende Ausstellung Architektur geschaffen wird. Und ich hoffe, dass wir im Sinne der Besucher zumindest das meiste richtig gemacht haben. Uli Ockfeld, der Projektleiter dieser Ausstellung, sein langjähriger Kollege, der auch schon seit 1986 dabei ist, steht da im Hintergrund, der mit gelassener Hand diese Ausstellung dann auch fristgerecht realisiert hat. Besten Dank an die Beteiligten, besten Dank für Ihr Kommen und erreiche euch jetzt noch einige vertiefende Eindrücke oder Gedanken wiedergeben und dann das Frau Körbel das Ganze philosophisch übernehmen. Ja, vielen Dank. Das ist sehr schwierig, wenn Sie schon so viel Inhaltliches gesagt haben, etwas aufzusetzen, aber ich wollte noch ein paar Gedanken Besten geben. Ist auch schwierig, zumal Helene Körbel ja auch anwesend ist, um über Künstler zu sprechen und deren Arbeiten. In Anwesenheit ist das natürlich umso komplizierter. Chronistin der Zeit, Dokumentaristin, es gibt viele Begriffe, mit denen Helene Körbel etikettiert wird. Aber ich glaube, alle Begriffe, die wir kennen, ob das jetzt Konzeptkünstlerin ist, ist auch noch dazu kommen, die greifen eigentlich zu kurz. Warum? Ich glaube, Frau Körbel lässt sich gar nicht in eine Schublade stecken. Wenn wir uns die Bilder anschauen, sind sie doch von ganz eigener Qualität. Jedes ihrer Bilder ist voller Zeichenhaftigkeit und Symbolhaftigkeit, natürlich auch, wie Herr Hütter schon sagte, von großer ästhetischer Qualität. Wir sehen schöne Bilder, wir sehen vielleicht auch traurige Bilder, wir sehen, glaube ich, keine Bilder, die schockieren. Vielleicht schockieren, wenn man vorbeigeht im ersten Moment, man ist irritiert, der Begriff ist eben schon gefallen, aber wenn man sich mit den Bildern befasst, es sind keine Schocker, keine wie bei der Benetton-Werbung oder so, sondern sie sind voller Menschlichkeit und Herzlichkeit und das ist etwas Besonderes, wie ich finde, in diesen Bildern. Es gibt diesen schönen Satz von Jakob Burckhardt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich glaube, es sind in jedem dieser 400 oder über 400 Bilder, die wir Ihnen hier zeigen, dieser Satz bildlich umgesetzt ist und Sie sehen auch in diesen Bildern mehr als Worte sagen können. Und jeder hat natürlich seine eigenen Assoziationen und Empfindungen, wenn er diese Bilder sieht. Was sagen uns die Bilder? Es ist eben schon angedeutet worden, sie sagen, dass hinter dem Schein, dem bloßen Schein, immer auch ein Sein steckt und darum geht das. Darum geht es in den Bildern, glaube ich jedenfalls, aber Frau Körbe wird vielleicht auch noch sicherlich da etwas zu sagen. Was ist der Mensch, was zeichnet ihn aus, was treibt ihn an? Es ist Angst, es ist Macht, es ist Sexualität, es ist so, es sind Bilder ja, der Menschheit. Es ist, man sagt ja auch, das ist eine Chronik der Gesellschaft, aber ich denke, das geht weit darüber hinaus. Es sind Menschenbilder mit allen Gefühlen, mit allem, was Menschheit ausmacht. Und wenn man sich darauf einlässt, auf diese Bilder, dann hat man einen ganzen Kosmos, einen philosophischen Kosmos vielleicht vor Augen geführt bekommen. Die Themenpalette reicht von, wir haben das eben schon sehen können in der Ausstellung, von feine Gesellschaft, feine Leute, Schlafzimmer, Wohnzimmer, das sind sozialkritische Milieustudien zum Teil über die Männer, die starken Frauen, die wir hier mal zusammengebracht haben in einem dialogischen System, was mir sehr gut gefällt. Gerade auch, weil dadurch Spannung erzeugt wird, bis hin zu Bildern der Zeitgeschichte. Jüdische Porträts sind eben schon genannt worden, ein Memento Mori, wenn Sie so wollen, Deutschlands. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich das auch eben schon gesagt, dass wir diese Bilder ankaufen konnten. Übrigens ankaufen, um sie auch als Serie weiterzugeben, als Wanderausstellung ab dem nächsten Jahr. Das ist auch ein Riesenerfolg, den wir da verbuchen können. Ich denke mal, dass diese Ausstellung, also nur diese Serie, nicht die ganze Ausstellung, die wir gesehen haben, auch stark nachgefragt werden wird. Über Spuren der Macht, eine Serie, die immer noch nicht zu Ende ist, die über eine Langzeitstudie, wenn Sie so wollen, die wir wissen, gibt es Verabredungen auch mit der Bundeskanzlerin, diese Serie weiterzuführen. Wir sind sehr gespannt. Teile dieser Serie sind auch bei uns in den Sammlungen und wir werden diese Sammlung natürlich dementsprechend auch weiter erweitern können, so hoffe ich, um sie dann hier zu einem anderen Zeitpunkt wieder zu zeigen. Vor uns entfaltet sich ein Gesellschaftspanorama, ja, das ist richtig, aber mehr noch finde ich, dass uns Frau Körbe ihren Spiegel vorhält. Und der Spiegel ist natürlich auch der Spiegel, in dem sie sich sieht, aber es ist, wenn man sich mit den Bildern beschäftigt, findet man sich selber natürlich auch in vielfacher Weise dort wieder. Vielleicht ist es nicht das Porträt von Einzelnen, vielleicht ist das Porträt einer Gesellschaft. Dank sage ich natürlich auch, Dank an die Namen, die eben schon aufgerufen sind, Herrn Optik, aber auch der Name möchte ich auch nicht vergessen, die da sehr viel geleistet hat. Und natürlich Dank auch an Lino Körbe. Es hat riesen Spaß gemacht, obwohl es manchmal ein bisschen in die Länge gezogen hat. Aber das gehört halt auch dazu. Und man sieht auch, oder man erkennt auch, worauf es angekommen ist bei den Bildern. Und ich hoffe, dass sich das auch in der Ausstellung spiegelt, weil die Qualität dieser Bilder, wenn man da Worte finden will, das ist einmal Offenheit, glaube ich, und Präzision. Offenheit, die du den Menschen entgegenbringst und eine Befähigung, diese Menschen zu öffnen. Also das ist ja etwas, was nicht selbstverständlich ist, wie sich diese Menschen auch präsentieren in dieser Offenheit. Dazu gehört deine Offenheit und natürlich die Offenheit derer, die dort dargestellt werden. Und die Präzision in der Auswahl der Person, in der Auswahl der Darstellung, in der Auswahl des Bildes. Sie, die Sie im Medienzirkus mitmachen, wissen, wenn Sie Bilder suchen, wie schwierig es ist, Bilder zu finden, die genau den Punkt treffen. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit hier eine Ausstellung gehabt, da ging es um Zeichen, um nonverbale Kommunikation, wir haben uns öfter mal darüber unterhalten, überhaupt Bilder zu finden, die die Männlichkeit und Weiblichkeit zum Ausdruck bringen und Macht zum Ausdruck bringen. Und irgendwann ist man dann auf die Bilder von Helene Köbel wiedergekommen und hat sie dann genommen in die Ausstellung. Also das ist schon was Großartiges und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir diese Bilder hier zeigen können. Es hat Spaß gemacht, wie gesagt, und Spaß gemacht deswegen auch, weil man sich da nicht irgendwie behaupten musste, was ja auch manchmal, wenn man irgendwas kuratiert, der Fall ist, sondern es war immer zielorientiert und man hat, denke ich, dann habe ich ein sehr gutes Ergebnis hier geschaffen. Ausstellungen sind, haben wir gestern noch drüber gesprochen, sind vielleicht wie Musikstücke. Sie haben ihr Tempo nicht immer gleich bleiben, das wird manchmal erhöht und manchmal ist es ein bisschen schwächer. Es gibt Paukenschläge und das alles, glaube ich, finden Sie auch in der Ausstellung wieder. Blickachsen, die den ganzen Kosmos dann eröffnen durch die verschiedenen Serien hindurch. Also wenn Sie zum Beispiel bei der Abteilung Haare stehen und blicken durch bis hin zu Kleider machen Leute, das ist und sehen den Bischof Müller in der Ecke, der ein wunderbares Bild, Kleider machen Leute. Ich glaube, irgendjemand hat mal geschrieben, der sieht im Trainingsanzug aus, als wenn er gerade vom Brötchen holen aus Unkel kommt. Und daneben im Ornat. Und beides ist, es ist so frappierend anders, auch wenn die Gesichter gleich sind. Aber es fällt auf, ich glaube, das stimmt gar nicht, dass die Gesichter gleich sind, sondern sie verändern sich im Grunde genommen mit der Kleidung, wenn Sie genau darauf achten. Und diese Bilder, die dort zu sehen sind, die stehen eigentlich pass pro toto und betreffen uns ja auch. Also wir sind ja vielleicht auch anders, wenn wir eine Krawatte umhaben oder im Ornat. Also, vielen Dank für diese tolle Zusammenarbeit. Ja, das Werk der Herlinde Kölbel stand als Porträt einer der jüdischen Schriftstellerinnen, die sie vor vielen Jahren fotografiert hat. Ein hochinteressantes Gesicht und davor stand Frau Kölbel und gab selber Kommentare und Auskunft zu dieser Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn. Hören Sie jetzt Frau Kölbel selber zu ihren Werken und zu ihrer Arbeit und vor allem auch zu der Serie über das deutsche Wohnzimmer, zu der immer viele Fragen kommen. Ja, also schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie wirklich so großes Interesse haben für die Ausstellung, für die Bilder. Und erstmal Dank an alle des Hauses, dass hier wirklich eine wunderbare Ausstellung gelungen ist und für alle Mitwirkenden und für die Möglichkeit, hier die Bilder in dieser Weise zu präsentieren. Die Ausstellung hat alle eine Dramaturgie. Wie Herr Reichen sagte, es ist ein Musikstück. Und in dem Falle, der Beginn der Ausstellung fängt an mit Begegnungen. Begegnungen sind der Anfang von allem. In der Fotografie natürlich, ganz speziell, wenn man Menschen fotografiert, aber auch die Begegnungen in ihrem Privatleben. Weil Begegnungen sind entscheidend, wie es weitergeht, wird es spannend oder bleibt es langweilig oder kann man Menschen in seinen eigenen Bereich holen. Also das ist eine doppelte Weise, Sehweise von Begegnungen mit dem Anfang. Und dann geht es weiter natürlich die Behausung. Ohne Behausung, was sind wir? Dann fühlen wir uns unsicher. Also wir brauchen auch wenn wir Reisende sind und was, wir brauchen immer eine Behausung, etwas, was uns schützt. Und wie gestalten wir diese Behausung? Und in dem Fall, das Deutsche Wohnzimmer ist 1980 entstanden. Und ich habe damals schon, ich glaube, das ist vielleicht auch schon beispielhaft für meine Arbeit, hatte ich eben Menschen in ihrem Wohnzimmer fotografiert. Man hätte ja auch die Zimmer ohne Menschen fotografieren können. Aber ich fand das langweilig oder nicht so spannend, wie wenn die Menschen dabei sind. Weil nämlich, und es ist, einmal sind es die Zimmer, die etwas zeigen, die ganzen Spuren, der Raum, wie groß er ist, alles in dem gleichen Objektiv zum Beispiel fotografiert. Dann sieht man natürlich die ganzen Bilder an den Wänden oder was sonst an Wänden hängt. Also sozusagen die Lebensgeschichten der Menschen. Man sieht einerseits das Porträt der Menschen, wenn es Paare sind oder Familien sind, wie sie sich zusammenstellen. Ich fand es immer faszinierend, wenn ich gesagt habe, sie können machen, was sie wollen, stellen sie sich einfach hin. Dann hat der andere den hierher geschoben und den anderen daher geschoben und plötzlich hatte man ein Porträt, wie sie sich verhalten, also im doppelten Sinne ein Porträt. Und das dritte Ebene war dann eben auch, was mich interessiert hat, und ich glaube, das ist durchgängig durch viele meiner Reihen. Ich habe das Äußere gezeigt von Menschen, aber was mich oft interessiert, wie denken die Menschen? Was für ein Geist haben sie? Und da fängt es an, dass ich sie gefragt habe nach ihrer Lebensphilosophie oder Wohnphilosophie und habe diese Sätze, die übrigens alle autorisiert sind, dann dazugesetzt. Das heißt also, diese Kombination, die ganz am Anfang stattfand, zieht sich in einer bestimmten Weise durch mein Werk. Weiter geht es in der Ausstellung dann, also einer dieser Menschen sagt, ein alter Mann, in diesem Zimmer sind meine vier Kinder also gezeugt worden und ich hoffe auch, dass ich in diesem Zimmer sterben darf. Das heißt also, in dieser Aussage ist eigentlich schon ein Kreislauf aufgezeigt worden. Und dieser Kreislauf von Entstehen von Leben und Vergehen von Leben zieht sich weiter. Dann kommt Leiblichkeit, Männer, Frauen, also die Sexualität, die ja der Ursprung von allem ist und ein ganz starker Lebenstrieb der Menschen ist, geht weiter zu Kindern, eben dann aber auch zum Tod, das Ende. Also der Kreislauf des Lebens ist da wieder aufgezeigt und wieder aufgenommen, der sich immer in Variationen, also durch die Bilder immer wieder zieht. Und dann auf der Gegenseite das Opfer, ebenfalls ein Ursprung in der Bibel. Sie erinnern sich an Kain und Abel. Gott sah wohlgefällig auf das Opfer von Abel, aber das nicht auf Kain. Wo dadurch sehr vieles entstanden ist. Also das Opfer zieht sich auch durch alle Kulturen, die es je gegeben hat. Und dann kommt wieder etwas leichter, die Haare, die übrigens auch sich durch alle Kulturen ziehen, besungen werden, fasziniert sind, in der Religion natürlich wieder verhüllt, verboten werden und so weiter. Also auch wieder einen tieferen Grund haben. Und dann natürlich Sein und Schein. Und dann kommt Spuren der Macht. Also die aktuelle Macht und die Veränderung, die Macht mit Menschen macht und die Macht ausgeübt wird. Und auf der Gegenseite sehen wir die jüdischen Porträts, also die Menschen, die durch Macht ganz, ganz viel Leid erfahren haben, vertrieben worden sind oder eben manche eben getötet worden sind im Holocaust eben. Und dann am Ende dann sozusagen die subtile private Macht, die eben sich in den Uniformen wieder dokumentiert. Wie übt man Macht aus oder wie ist man, wie verändert man sich? Also wieder darum das Thema auch Sein und Schein durch die Uniform. Und wie ist man dann wie im Privatleben? Und Sie sehen auch da einen ganz großen Unterschied. Sie stehen alle aufrecht da. Kind ist ein bisschen höher, ein paar Zentimeter, als wenn Sie privat sind. Automatisch sind Sie privat etwas weiter unten und entspannter. Und diese Art von Körpersprache, dieser Blick auch auf die Körpersprache, das ist auch etwas, was ich durch die ganze, ich würde sagen, auch durch meine ganze Arbeit sehen, weil Körpersprache ist eine, diese nonverbale, sehr ehrliche Nachricht, Signale, die die Menschen immer geben. Also so schließt sich immer wieder der Kreis, eben auch in dieser Dramaturgie der Ausstellung. Und je nachdem, wir sehen es ja bei jüdischen Porträts, ist Text dabei und ich glaube, ein Text, wenn sie Zeit haben, die Texte zu lesen, dass sie einen die Texte nie mehr loslassen. Schwulene Macht irgendwas mit Text. Und Schwulene Macht ist natürlich sehr viel bekannter bei uns, also in den Medien. Mir persönlich hat das Projekt Jüdische Porträts, war für mich das Wichtigste. Und Sie werden es vielleicht verstehen, wenn Sie die Texte gelesen haben, wenn Sie die Gesichter gesehen haben, wenn Sie gesehen haben, mit welchen Schicksalen ich und Erzählungen ich konfrontiert wurde. Oder wie Erika Landau sagt, sie hat mit ihrem Vater zweimal überlebt, weil die Deutschen immer am Samstag nur bis 12 Uhr die Leute in die Grube geschossen haben. Und somit sind sie zweimal ins Lager zurückgekommen. Und diese Schuldgefühle überlebt zu haben und die anderen sind tot. Also das meine ich eben, wenn Sie, diese Dinge lassen Sie auch nie mehr los. Und natürlich haben mich die Menschen auch in ihrer Persönlichkeit ungeheuer beeindruckt, wie sie ihr Leben gelebt haben, nicht bitter geworden sind, bescheiden, obwohl sie die Geistesgrößen der Welt sind, bescheiden sind, humorvoll sind, sich selber nicht so ernst genommen haben. Also das ist vielleicht dann, warum mir das Projekt so wichtig ist. Und ich habe immer viel im Ausland gearbeitet und das Deutschlandbild hat sich ein bisschen geändert. Aber damals in den 80er Jahren, 90er Jahren, wo immer sie im Ausland waren, sind sie konfrontiert worden mit der deutschen Geschichte. Sie wurden immer die Deutsche. Und als die Deutsche auch immer mit der deutschen Geschichte verbunden, mit dem Holocaust, automatisch. Und deshalb war dies mein Beitrag zu einer anderen Geschichte und auch nochmal aufzuzeigen, was Deutschland verloren hat mit diesen Menschen, die sie betrieben haben. Und deshalb bin ich auch sehr glücklich darüber, dass jetzt eben ein Teil dieser 80 Porträts eben hier im Haus der Geschichte ist, weil es ein Zeugnis von Deutschland ist, über Deutschland ist und mit der deutschen Geschichte so verbunden ist. Und dass das hier einen Platz gefunden hat, wo wirklich etwas sozusagen weitergegeben werden kann. Vielleicht ist noch etwas Wesentliches auch bei meiner Arbeit, dass alle Themen, die Sie sehen, die ganz unterschiedlich sind, und Sie haben recht, also man kann mich nicht in eine Schublade stecken. Es passt keine Schublade. Ich habe Fotos, es sind Texte dabei, manchmal lange Texte dabei. Ich habe Videoinstallationen gemacht, ich habe Videos gemacht, ich habe Dokumentarfilme gemacht. Also jedes Mal benutze ich ein Mittel, ein Stilmittel, je nachdem, was ich mache, welches Thema ich mache. Und jedes Mal ändere ich es, um es wirklich sozusagen das Thema wirklich sehr präzise und möglichst genau wiederzugeben oder zu sagen, so kann ich es am besten sichtbar machen. Manchmal mit Text, manchmal eben ohne Text. Und etwas Wesentliches auch, alle Ideen sind meine Ideen. Ich habe also immer die Themen aufgenommen, die zu mir kamen. Also ich suche nicht Ideen, sondern die Themen kommen zu mir. Und ich habe alle Dinge, die ich gemacht habe, die über Jahre gedauert haben. Das kürzeste war vielleicht knappe 3 Jahre, das andere 9 Jahre, Spuren der Macht, wobei ich Gerhard Schröder 15 Jahre lang fotografiert habe und Angela Merkel immer noch. Also über viele, viele Jahre. Aber alle Themen habe ich frei finanziert, selbst finanziert, nie Unterstützung bekommen, übrigens auch bei den jüdischen Porträts, habe ich manche Stiftungen angeschrieben, niemand hatte Geld, jeder hat gesagt, ganz wichtig, aber dafür haben wir kein Geld. Also das ist nur ein Beispiel für etwas. Ich habe also immer alles finanziert, ohne Vertrag auch, also immer ohne Sicherheitsnetz. Und ich glaube, nur wenn man es selbst an das Thema so wichtig ist und mit der Leidenschaft es macht und natürlich dann die Disziplin, die dazugehört, es über so viele Jahre zu machen, dann entsteht so etwas. Und wie Elias Canetti einmal sagte, es ist ganz wichtig, dass man den kühlen, kalten Blick auf seine Arbeit hat, die in der Kunst unabdingbar ist, dieser Blick. Der kommt dann, wenn man über viele Jahre an einem Thema arbeitet. Weil das, was Sie vor 2 Jahren fotografiert haben, sehen Sie dann selber völlig emotionslos. Aber wenn Sie noch nah dran sind, haben Sie ja die Begegnungen, alles noch im Ohr und alles ist noch da. Aber nach 2 Jahren sehen Sie auf dem Tisch, ist das Foto gut oder ist es nicht gut. Und somit ist es wirklich immer etwas Wesentliches, auch sich über so lange Zeiträume zu beschäftigen, also einmal dieses kalten Blick zu haben und das andere ist aber auch, sich thematisch absolut einzulassen, darüber zu lesen, also nicht nur zu fotografieren, sondern sich mit dem Thema zu befassen, was bedeutet Macht. Oder auch Masse und Macht, Elias Canetti, da habe ich natürlich klar nicht nur das überlesen. Ich habe mich immer für Verhaltensforschung interessiert, lange, lange bevor ich Fotografin wurde. Das heißt also, so ein Thema über Jahre zu vertiefen und in ein Thema wirklich einzubringen, dass dann hinterher eben so eine Essenz entsteht. Und wenn man im aktuellen Bereich arbeitet, wie Sie, müssen Sie schnell arbeiten, schnell etwas auf den Tisch bringen. Und es ist gar nicht erlaubt und Sie haben gar nicht die Zeit, sich wirklich so damit zu beschäftigen und sich einzulassen. Und einzulassen heißt es immer auch auf die einzelnen Menschen, das ist etwas ganz Entscheidendes, wie du gesagt hast, dieses Einzulassen, offen zu sein, sich mit Emotionen konfrontieren zu lassen und auch die anderen zu ermuntern, sich zu öffnen, das ist immer jedes Mal eine aufregende Sache und die also immer spannend ist. Und ich sage immer, wenn man den Menschen als Thema hat und der Mensch im Zentrum ist, ist man immer zweifach gefordert. Einmal natürlich als Fotografin, wie gesagt, das Licht, Komposition, all diese Dinge müssen einfach stimmen. Und das andere ist, dass man als Mensch, als Person immer wieder gefordert ist, Stillleben am nächsten Tag oder in einer Woche noch sogar. Aber ein Mensch ist unvorhersehbar. Welche Zeit hatte, welche Laune hatte, wie ist er aufgelegt, wie reagiert er, wie findet man den Schlüssel zu einem Menschen. Das ist immer noch eine doppelte Herausforderung, aber eine Herausforderung, die ich liebe und deshalb wird der Mensch immer im Zentrum meiner Fotografie und meines Schaffens sein, sei es in welchem Stilmittel auch immer, ob Film oder Installation oder Fotografie. Und so in diesem Stil, würde ich sagen, gehen meine Titel weiter auf in der nächsten Zeit. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Also beim Deutschen Wohnzimmer zum Beispiel, da habe ich einfach manche kannte ich. Manche habe ich einfach auch angerufen damals oder angeschrieben. Dasselbe ist mit den Schlafzimmern, wobei international das natürlich etwas schwieriger ist, klar. Ich habe in manchen Ländern, wo ich niemanden kannte, habe ich für die erste Runde mir jemanden engagiert, der mir Leute gefunden hat. In der zweiten Runde habe ich es dann selber gemacht, weil, und das immer wieder beim Vertrauen, diejenigen, die ich fotografiert hatte, haben das gut gefunden und haben mich wieder an andere weiterempfohlen. Also das ist etwas Wesentliches. Ich glaube, dass die Menschen merken, dass, also ein Wesentliches ist, glaube ich, dass man fair ist, dass die merken, man wird nicht in die Pfanne gehauen oder dass man fies ist. Und dass es aber eine natürliche, wenn ich sage Neugierde, dann stimmt das nicht wirklich, aber etwas dem anderen zugetan ist oder dass man etwas von ihm erfahren möchte. Dass man, dass es, ich glaube, es geht immer ein bisschen mehr darin, dass die merken, es ist nicht im Shop, ich komme schnell, um ein Foto zu machen, sondern um von ihnen etwas zu erfahren. Weil wenn ich mich einlasse auf Menschen, das heißt gleich welcher Beruf oder welche Schichten, ich erfahre auch etwas für mich selber und kann also auch meinen Horizont eröffnen. Und ich habe auch den Leuten immer Fotos geschickt, da war immer das dabei, was dann veröffentlicht wurde. Und wie gesagt, die Zitate sind auch autorisiert. Also die wussten, sie können sich, sag mal, vertrauen, dass da nichts Fieses passiert. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken für die Einblicke und die Einsichten, die uns Frau Kölbl selbst gegeben hat und die Sie weiterhin in Ihr Werk einführen. Ich hoffe, Sie selber schauen sich das Werk einmal an, ob im Internet oder in einer Ihrer Ausstellungen. Man kann es auch manchmal an großen Plakatwänden in großen Aktionen in Deutschland sehen, wenn Ihre Bilder die Bilder sind, die die Deutschen zeigen. Und das können Mütter sein, das können alte Menschen sein. Es sind immer sehr prägnante Gesichter und hochinteressante Fotografien, die, wie gesagt, mal lustig und oft sehr ernst uns einander vorstellen. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken oder fürs Lesen, je nachdem, vielleicht für beides und auch das Anschauen der Bilder und wünsche Ihnen eine gute Woche. Am Mikrofon war Susanne Nielsen. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort